Bevor die Geschichte weitergeht, machen wir eine kurze Reise zurück in die erste Klasse. Hast du Lust auf ein Spiel?